Es überrascht die Mischung einer fast numinosen Erfahrung des Weiblichen als Geheimnisvolles und Fremdes mit dem gleichzeitigen Zwang, es verächtlich zu machen. Aber die Göttin kehrt zurück. Im Anschluss an die bereits genannte Merlin Stone haben Frauen in den USA und auch in Deutschland die Göttin wiederentdeckt. Forscherinnen wie Heide Göttner-Abendroth, Christa Mulack, Gerda Weiler, Hildegunde Wöller und Jutta Voss, um nur einige zu nennen, haben matriarchale Urbilder zur Auferstehung gebracht. Ich brauche die Göttin, lautet der Titel des 1990 erschienenen Buches von Gerda Weiler. Darin schreibt die Autorin,